Kundgabe 1612. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.09.1940. Verbindungen vom Jenseits zur Erde. Direkt und gedanklich. Die Fäden, die vom Jenseits zur Erde gesponnen werden, tragen alle den Stempel der Liebe. Denn nur, wo die Liebe tätig geworden ist, kann eine Verbindung zwischen den beiden Welten hergestellt werden. Sonach ist also die Liebe erste Bedingung, um von Gott des Empfangens seines Wortes gewürdigt zu werden. Wo nun Verbindungen hergestellt werden von Menschen, denen jegliche Liebe zum Mitmenschen abgesprochen werden muss, wo also nur eine geistige Kraftäußerung erwartet wird, zum Zwecke der Befriedigung irdischer Wissbegierde, dort wird nimmermehr die Garantie für Wahrheit geboten werden können. Denn es nahen sich den Menschen nun die geistigen Kräfte, die ihrem eigenen Seelenzustand entsprechen. Diese tragen keinerlei Befähigung in sich, die Menschen wahrheitsgemäß unterweisen zu können. Sie geben, wie es ihrem unreifen Wissen entspricht, und führen dadurch die Menschen sehr leicht in die Irre, da diesen gleichfalls jegliches Wissen mangelt. Ist aber der Mensch durch Liebetätigkeit innerlich so gestaltet, dass er empfangsfähig ist für die Wahrheit, so wird ihm auch Wahrheit vermittelt durch eben jene Wesen, die in der Wahrheit stehen und austeilen dem, der solche begehrt. Und es könnten herrliche Erfolge auf Erden verzeichnet werden, wollten sich alle Menschen, die liebetätig sind, bewusst den guten geistigen Kräften überlassen. So aber sind viele Verbindungen vom Jenseits zur Erde dem Menschen unbewusst, also nur in Form von gedanklichen Übermittlungen, die daran erkennbar sind, dass die Empfindungen und Ansichten dieser Menschen mit der Wahrheit übereinstimmen, die einem bewusst empfangenden Erdenkind sichtbar zugeht, mit dem Wort Gottes, das durch den göttlichen Willen wieder der Welt verkündet wird in dieser Form. Der menschliche Wille ist ausschlaggebend für eine solche direkte, äußerlich erkennbare Vermittlung. Und dieser Wille wird selten aufgebracht, weshalb Vermittlungen dieser Art nur selten stattfinden können. Jedoch diese Seltenheit nicht als Beweis eines abnormen Vorganges angeführt werden kann. Ein Wille, der sich nun nachträglich bereit erklärt zu geistigem Wirken, kann nur dann angenommen werden, wenn alle Vorbedingungen erfüllt wurden, die gleichfalls einen bestimmten Reifezustand kennzeichnen. Es ist das Denken und Handeln eines Menschen bestimmend, wie weit es im Einklang steht mit dem göttlichen Willen. Es sind nicht immer äußerlich erkennbare Merkmale, die Gott bestimmen, einen Menschen zum Träger der Wahrheit zu erwählen. Jedoch ist immer erste Voraussetzung, dass sich der Mensch voll und ganz Gott hingibt, dass seine Seele zu Gott verlangt und dieses Verlangen jeglichen eigenen Willen hinfällig macht. Dass also der Mensch sich den göttlichen Willen zu eigen machen möchte und er sich nun in tiefster Demut Gott zum Dienst anbietet. Und somit ist er tauglich als Werkzeug Gottes, das immer nur ausführen will und wird, was Gott von ihm fordert. Dass also Gott selbst durch sein Werkzeug auf Erden wirken kann, doch niemals die Menschen durch solches Wirken zwangsläufig zum Glauben veranlasst werden, sondern eben wieder der Mensch nur göttliches Wirken darin erkennt, der guten Willens ist, also gleichfalls zu Gott strebt oder Gott sucht. Allen denen will Gott helfen und sie aufmuntern in ihrem Streben. Er will ihnen Richtlinien geben und sie seine Nähe fühlen lassen. Er will ihnen Kraft vermitteln und also das Verhältnis zwischen dem Erdenkind und seinem himmlischen Vater inniger gestalten, auf dass die Entfernung verringert werde und der Mensch sein Ziel erreiche. Amen.